Aus Anlass des 85. Gründungstages der Heroischen Koreanischen Volksarmee gab es am 23. April im Ministerium für Volksstreitkräfte ein Bankett. Zum Bankett wurden die Mitglieder der Gruppe der Militärattachés und die ausländischen Diplomaten in der TVIAK eingeladen. Zugegen waren dabei der Armeegeneral der Landstreitkräfte Park Jong-sik, Minister der Volksstreitkräfte und die Generäle und Offiziere der Koreanischen Volksarmee.